Ich werde bestimmt nicht viele Menschen unseres Zeitalters überraschen, wenn ich sage, dass die Menschheit mich kaum interessiert. So oft ich abends aus dem Büro heimkehrte zu Fuß, weil Gehen gesund ist, wandte ich meine Augen den Schaufenstern zu und fand es schon mehr als genug, dass ich in ihnen das Spiegelbild meines Nächsten erblickte. Mit mir selbst komme ich schon zurecht, bei Gott. Kam ich zurecht. Ja, ich kam sehr gut mit mir zurecht, 40 Jahre lang. Bis vor genau 5 Tagen. Nicht länger und nicht kürzer. Ich habe also die Angewohnheit, auf dem Heimweg einer Avenue entlang zu gehen. Es wird besser sein, ihre Lage nicht näher zu bestimmen. Die Trottoire sind breit, man kann da so richtig bummeln. Und tatsächlich bummelte ich dort auch immer ein bisschen. Allerdings ohne jemals stehen zu bleiben, denn da ich Tag für Tag jedes Schaufenster inspizierte, kannte ich sie alle auswendig. Ich muss schon sagen, die Geschäftsleute dieser Straße geben sich nicht die geringste Mühe mit ihren Auslagen. Gewiss wechseln die Dinge in den Schaufenstern je nach Absatz und Jahreszeit, aber die neuen Dinge kommen auf den gleichen Platz. Sie sind von gleicher Art, von gleicher Häufung. Ich frage mich, ob sie überhaupt wechseln. Bei jenem Antiquitätenhändler, von dem ich hier erzählen muss, wechselten die Gegenstände tatsächlich nicht, seit Jahren nicht. Sie standen in 2 großen Schaufenstern zu beiden Seiten der Tür, auf granatfarbenem Samt, der an manchen Stellen Falten schlug. Ob arrangierte Falten oder zufällige, wüsste ich nicht zu sagen. Große Renaissance-Figuren aus dunklem Holz, 2 Madonnen, die eine neigte den Kopf zur Schulter, die andere nicht. Ein heiliger Sebastian mit Löchern in der Brust, in denen einst die Pfeile gesteckt hatten. Ich habe lange gebraucht, bis ich merkte, dass seine Arme abgebrochen waren. Ich hatte geglaubt, sie seien ihm auf den Rücken gebunden. Übrigens waren sie ihm auch sicher auf den Rücken gebunden, als er sie noch hatte. Truhen, 2 lange Truhen, recht anständig gearbeitet. Kästen aus Eisen, nicht sehr groß. 2 hohe Leuchter mit 3 übereinander angebrachten ungleich großen Tellern, die Teller mit Eisenstacheln versehen für die Kerzen. Sie sahen aus wie Folterinstrumente. Und dann noch ein paar alte Kanonenkugeln aus Stein. Im Innern des Ladens, der sehr groß war und sich weit nach hinten erstreckte, sah ich wuchtige Möbelstücke und Tische, die mit Gegenständen bedeckt waren. Alles aus der gleichen Zeit, die ich nicht gut kenne, weil ich sie nicht mag, sie ist zu düster. Trotzdem war dieser Laden mir der vertrauteste in der ganzen Straße. Der, wie soll ich sagen, der beruhigendste. Umso mehr, als ich nie jemanden in ihm erblickte. Was man sich so einbildet. Eines Tages, ich könnte nicht genau sagen, wann, es ist auch unwichtig, habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. In dem schmalen Zwischenraum zwischen den beiden Madonnen. Den Kopf und die Schultern. Er saß wohl und er blickte nach draußen. Ganz starr. Mit diesem Blick, der nichts wahrnimmt. Vor allem aber fiel mir sein kahler Schädel auf. Ich habe später bemerkt, dass er abgesehen von den allzu blauen und starren Augen ein kleines, unbedeutendes Gesicht hatte. Ein vollkommen kahler, glänzender Schädel. Gut, ich habe ihm keinerlei Bedeutung beigemessen. In einem Viertel wie dem meinen, wo die sogenannten Kuriositätenhändler zahlreicher vertreten sind als alle anderen Geschäfte, Cafés und Kneipen einbegriffen. In meinem Viertel gehören Antiquitätenhändler, die still dasitzen und vor sich hin träumen, wenn sie nicht gerade eine Zeitung lesen oder ein Buch, einfach zur Szenerie. Am nächsten Tag war er noch immer da. Ich sage immer noch da, weil es so aussah, als habe er sich in den ganzen 24 Stunden nicht bewegt. So unverändert saß er da zwischen den beiden Madonnen. Auch am nächsten Tag und am übernächsten Tag und am überübernächsten Tag. Aber es besteht gar kein Grund, dass ich mich so aufrege. Ich meine, jetzt schon, wo ich erst beim Anfang bin. Er bewegte sich nicht. Das ist alles. Und damals fiel mir auf, dass seine Augen blassblau waren. Dass er den Mund fest zusammengepresst hielt, wie wenn er die Zähne aufeinander bisse. Wenn ich unterwegs an ihn dachte, bevor ich an sein Geschäft kam, nannte ich ihn die Wachsfigur und ich sagte zu mir, jetzt wollen wir mal sehen, ob meine Wachsfigur immer noch da ist. Er war immer da. Diesseits des Schaufensters war die belebte Straße, waren die Autos, die Omnibusse, die Passanten, war ich. Und jenseits des Schaufensters, hinter den Holzfiguren, in der spürbaren Stille des Ladens, genauso erstarrt wie die Möbel, die Gegenstände, war dieser kleine Mann mit dem glänzenden Schädel. Denn er war sicher klein, winzig. Sein Alter, Er war ohne Alter. 30 Jahre oder 50. Wirklich, ich habe mich nie danach gefragt. Es war übrigens auch nicht meine Art, mir solche Fragen zu stellen. Die Leute interessieren mich zu wenig, als dass ich mir über sie den Kopf zerbreche. Sie sind, was sie sind, sie tun, was sie mögen. Und wenn es ihm Spaß machte, sich wie eine Wachsfigur aufzuführen, warum nicht? Manchmal tagsüber, wenn ich von Telefonanrufen, Sekretärinnen, Angestellten und Unannehmlichkeiten bedrängt wurde, dachte ich plötzlich an ihn. Ich sah die beiden Madonnen, den starren Blick, den Schädel. Und ich sagte mir, er ahnt nicht, wie gut er es hat, der gute Mann. Ja, das sagte ich mir. Und noch manches dieser Art. Im Vorübergehen hatte ich nachgesehen, ob auf der Tür ein Name stand, denn über dem Laden war nur zu lesen Antiquitäten, in weißen Lettern auf schwarzem Grund. Nichts, ich fand ihn dann im Adressbuch unter all den Mieternamen. Neben seinem Namen stand das Wort Antiquitäten, ein ausländisch klingender Name, den ich natürlich verschweige. Ich sagte mir, aber wenn nun jemand den Laden betritt und er sich schon nicht erhebt, nicht als erster spricht, so wird er doch wenigstens den Kopf wenden, den Hals recken. Eines Nachmittags fehlte nicht mehr viel und ich wäre, das wäre tausendmal besser gewesen, bei Tag, bei Licht. Stattdessen, ich kann es wirklich nicht verstehen. Ich bin ein ausgeglichener, normaler Mensch. Nicht, dass ich Zerstreuungen scheue, aber ich habe nie einer lächerlichen Laune nachgegeben. Nicht einmal als Kind. Ich habe nie an fremden Türen geklingelt, wenn ich nicht die Absicht hatte, auch wirklich einzutreten. Ich nehme eine Stellung ein, die nicht dazu angetan ist, einen zu Abenteuern oder Albernheiten zu verlocken. Aber ich versuche immer noch, vom Eigentlichen abzulenken. Es war keine Albernheit. Ich muss das einsehen. Ich konnte nicht anders handeln. Es hat nur ein paar Sekunden gedauert, aber in diesem Augenblick konnte ich nicht widerstehen. Ach, ich weiß nicht, was es war. Eine Macht. Eine fremde Macht, die aber zugleich in mir selbst war. Eine Besessenheit, ein Dämon. Ja, es ist unbegreiflich, denn ich glaube nicht an Dämonen und ich will auch dabei bleiben, nicht an sie zu glauben. Also, ich kann es genau datieren. Es war vor 5 Tagen. Anstatt nach Hause zu gehen, wie gewöhnlich, denn auch wenn ich in der Stadt esse, gehe ich gern vorher auf einen Sprung nach Hause, um mich umzuziehen, war ich zu lange im Büro geblieben und von dort aus direkt zu alten Freunden gegangen, die ihren Hochzeitstag feierten. Es war eines dieser schön zusammengestellten Essen mit schweren Weinen und ausgezeichneten Schnäpsen, die solche Veranstaltungen lohnen. Ich verabschiedete mich als einer der Ersten, ich ging gegen 1 Uhr morgens. Es war schönes Wetter und ich fühlte mich wohl. Um besser schlafen zu können und noch einige Zigaretten im Freien zu rauchen, entschloss ich mich, zu Fuß nach Hause zu gehen. Dazu brauchte ich 1/2 Stunde. Ich hatte also genug Zeit, wieder zu mir zu kommen, falls ich das nötig gehabt hätte. Aber es war wirklich nicht nötig, gar nicht, ebenso wenig wie nach irgendeinem anderen Diner. Ich bin noch nie in meinem Leben betrunken gewesen. Ich hätte nach Hause gehen können, ohne die Avenue zu berühren. Es war sogar ein kleiner Umweg, ein sehr kleiner Umweg, vielleicht 100 Schritte. Aber ich fand es amüsant, den Laden mitten in der Nacht zu sehen. Eine alte Ladeneinrichtung wie diese hatte sicher noch eiserne Rollgitter. Also musste er doch wohl seinen Platz verlassen, um sie herunterzudrehen. Und auch, um hinaufzugehen und sich schlafen zu legen, wie jedermann, denn ich zweifelte nicht, dass er in dem Hause wohnte. Vielleicht hatte er auch eine Wohnung hinter dem Laden, zum Hof hinaus. Ich würde also an dem eisernen Rollgitter vorübergehen und es würde sehr beruhigend sein, wenn ich mir vorstellte, dass meine Wachsfigur irgendwo schlief, die Augen endlich geschlossen mit entspanntem, vielleicht offenem Mund, schnarchend. Auf der Avenue würde man kein Geräusch mehr hören, aber dafür in seinem Zimmer. Kurzum, ich hatte keinerlei abwegige Gedanken. Im Gegenteil. Auf diese Feststellung lege ich Wert. Ich muss das tun, sonst... Das eiserne Rollgitter war nicht heruntergelassen. Die Straßenlaternen, sie standen ziemlich weit entfernt, beleuchteten schwach den gestreckten Körper des heiligen Sebastian im ersten Schaufenster. Alles Übrige lag im Dunkeln. Ich würde also, wenn ich an das andere Schaufenster mit den beiden Madonnen kam, gar nicht nachprüfen können, ob mein Wachsfigurmann die ganze Nacht auf seinem Platz verharrte. Gerade wollte ich ans zweite Schaufenster herantreten, als mein Blick auf die Klinke an der Tür fiel. Um 2:30 Uhr nachts war die Klinke an der Tür. Sie war nicht abgezogen worden. Man weiß ja, dass viele Geschäftsleute nachts ihre Schaufenster nicht vergittern. Manche lassen sie sogar beleuchtet. Aber die Klinke, sie nehmen doch die Klinke ab. Das ist doch wohl das Wenigste, was man zur Sicherung tut. Sonderbar. Ich, der ich es noch vor einigen Augenblicken für möglich hielt, dass jemand im Laden sei. Und mir hätte sagen können, aber wenn er da ist, so ist es doch ganz natürlich, dass er sich nicht um seine Türklinke kümmert. Ich kam überhaupt nicht auf diesen Gedanken und sagte mir, sicherlich hat er dieses kleine Dings da angebracht, diesen kleinen Bolzen, den man immer an einem Kettchen hängen sieht und mit dem man die Klinke blockiert. Und dann, tja, und dann. Ich wollte es nachprüfen. Soll doch ein anderer diese Reaktion erklären, die mich immer noch verfolgt, trotz allem, was später geschah. Oder gerade aufgrund dessen, was später geschah. Denn ich war es doch wohl, der es tat. Der Schritt, der stockte. Der Körper, der sich vorbeugte. Die Hand, die Finger, die Lust verspürten, die Klinke zu ergreifen. Das war doch alles ich. Aber ich schwöre, dass ich vollkommen überzeugt war, die Klinke blockiert zu finden. Ich fühlte, wie sie unter meiner Hand nachgab, langsam bis zum äußersten Punkt, und die Tür öffnete sich. Und sie zog mich, ja, es gibt kein anderes Wort dafür, sie zog mich ins Innere des Ladens. Die Klinke und meine Hand hafteten aneinander, Jedenfalls, als ich sie losließ, war ich im Innern des Ladens 3 Schritte vom Eingang entfernt. Rechts von mir stand die Tür weit auf. Es war völlig dunkel. Übrigens hatte ich nicht das ganze Geräusch verursacht. Ich wandte mich jäh zur Straße um. Ja, 3 Schritte. Ich würde sie in einer Sekunde zurücklegen und dabei hoffen, dass keiner dieser Wachmänner, die von Haus zu Haus gehen und nachprüfen, ob alles verschlossen ist, dass kein Polizist mich aufgreifen und als Dieb auf die Wache schleppen würde. Da sagte plötzlich eine Stimme zu meiner Linken: Bist du es, Anna? Und im schwachen Licht der Straße sah ich den kahlen Schädel. Ich war derart verblüfft, dass ich nichts anderes zu sagen wusste als nein. Der kleine Mann wandte sich schnell zu mir um. Ich brauchte seinen Blick gar nicht zu sehen. Ich erriet ihn. Ich konnte ihn mir leicht vorstellen. Ich begann, Entschuldigungen zu stammeln. Aber er hatte sich schon erhoben, war auf mich zugestürzt. Er war tatsächlich klein, sehr klein, und hatte meine Hand ergriffen. Aber nein, mein Herr, aber nein. Ich bitte Sie, ich bin's, dass ich bei Ihnen entschuldigen muss. Da Sie mir doch dieses Zeichen geben, dieses Glück, da doch der Himmel Sie schickt. Ich sagte mir, es ist ein Verrückter. Ein ganz ungewöhnlicher Zufall hat es so gefügt, dass ich bei meinem verrückten Tun auf einen Verrückten gestoßen war. Er zog mich an der Hand die Ecke, aus der er gekommen war. Ich stieß gegen einen Stuhl. Oh, verzeihen Sie, Sie haben sich wehgetan. Natürlich ist es so dunkel und Sie kennen sich im Hause nicht aus. Nicht wahr? Sie kennen das Haus nicht. Nein, sagte ich, ich kenne das Haus nicht. Es ist das erste Mal. Ich war froh, dass er nicht sehen konnte, wie ich errötete. Wirklich? Das ist wunderbar, mein Herr, ganz wunderbar. So setzen Sie sich doch bitte. Ja, doch, wo Sie stehen. Niemand darf sich sonst auf diesen Platz setzen, außer Ihnen. Ich werde mich wieder auf diesen Stuhl setzen, obwohl ich nicht mehr Ausschau zu halten brauche. Aber wir können ruhig vorher ein paar Minuten plaudern, nicht? Ich vergaß zu sagen, dass er die Tür geschlossen hatte, ehe er mich hinter sich herzog. Ich verspürte plötzlich eine Art Beklemmung. Vielleicht kam es von dem starken Bonawachsgeruch oder von den vielen Möbeln, deren Umrisse ich erst jetzt wahrzunehmen begann. Dicht bei uns hoben sich die beiden Madonnen als dunkle Blöcke gegen die beleuchtete Avenue ab. Jetzt sah ich auch das Gesicht und die Augen des Wachsfigurenmannes, der aber jetzt durchaus keine Wachsfigur mehr war. Er beugte sich vor, er betrachtete mich mit einer seltsamen Mischung von Vertrauen und Unruhe, er warf sich wieder zurück, er schüttelte den Kopf und er sprach. In aller Zukunft werde ich seine sonderbare Stimme, seinen Akzent hören. Wenn Sie noch nie hier gewesen sind, können Sie sie natürlich nicht gekannt haben. Übrigens dachte ich mir schon, dass dies eine wesentliche Voraussetzung sein würde. Sie mussten auftauchen, ohne etwas zu wissen. Als eine Hilfe Gottes. Was konnte ich ihm antworten? Aber er erwartete gar keine Antwort. Ihm genügten seine eigenen Erklärungen. Sünde der Hoffart. Furchtbare Sünde der Hoffart. Die Weltgesetze übertreten zu wollen. Ich wähnte mich zu stark. Ich lehnte es ab, mich dem allgemeinen Schicksal zu beugen. Als ob wir ihm entgehen könnten, nicht wahr? Als ob wir es könnten. Ich liebte sie zu sehr, als dass ich mich von ihr hätte trennen können. Ich bildete mir ein, wenn ich sie bei mir behielte, würde sich nur sehr wenig ändern. Weniger, als wenn zwei Menschen sich nicht mehr verstehen, zum Beispiel. Wir haben uns wunderbar verstanden. Ich bin nur ein kleiner, kahlköpfiger Mann, der nichts zu bieten hat, außer seinem Geschmack. Und gerade der gefiel ihr. Die Renaissance. Sie werden vielleicht nicht glauben, wenn ich Ihnen sage, dass die Frauen etwas gegen die Renaissance haben. Sie finden in ihr nicht den Rahmen, der sie zur Geltung bringt. Und das stimmt. Die Renaissance fordert erlesene Schönheit. Ihre Schönheit. Oh. Deshalb glaubte ich nicht, dass ich das Recht hatte, ihr diesen Rahmen zu nehmen. Es war ein Grund unter tausend anderen. Wir verstanden uns so gut. Und dennoch, nachdem ich alles getan habe, damit wir zusammenbleiben, höre ich sie nicht mehr. Ich höre sie nicht mehr. Sehen Sie, als Sie eintraten, habe ich nicht bemerkt, wo die Türe aufgegangen war. Ich habe gefragt, bist du es, Anna? Bei jedem kleinsten Geräusch frage ich so. Sie weigert sich, mir zu antworten. Und ich habe begriffen. Seit einigen Tagen habe ich es begriffen. Sie darf nicht mehr hierbleiben. Dieser kleine Mann hielt also in diesem Hause eine Frau gefangen. Ja, das schoss mir durch den Kopf, als ich versuchte, mich in diesen Ungereimtheiten zurechtzufinden. Aber die folgenden Sätze... Sie müssen mich verstehen, mein Herr. Wie hätte ich den Wunsch haben können, Sie zu beseitigen? Sie, die mein Herz und mein Leben war. Sie hatte mir doch am Abend zuvor noch zugelächelt, als ich die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte, und zu mir gesagt, du weißt doch genau, dass ich dich nicht verlassen werde. Sie hatte immer ihr Wort gehalten, mein Herr. Und nur weil sie tot war, sollte ich sie zum ersten Mal in ihrem Leben Lügen strafen? Ich werde dich nie verlassen. Ich werde immer bei dir sein. Immer. Also habe ich sie bei mir behalten. Ich habe die Armlehnen meines Sessels umklammert, um mir selbst jede Bewegung zu verbieten. Er beugte sich zu mir. Ich habe sie bei mir behalten. Und ich versichere Ihnen, es schien die einfachste Sache der Welt zu sein. Man hätte sogar sagen können, dass wir immer auf dieses Ziel hin gelebt haben. Und wenn ich als Erster gestorben wäre, hätte sie genauso handeln können. Als wir uns noch nicht kannten, waren wir beide aus einem fernen Land gekommen, in dem wir gern geblieben wären, weil es das Land unserer Väter und unserer Kindheit war, wo es aber für uns kein Glück mehr gab. Wir sind einander dieses Land, dieses Glück gewesen. Wir brauchten sonst niemanden. Wir haben uns nie bemüht, Freunde oder Bekannte zu gewinnen. Sie wollte nicht einmal eine Hilfe im Haushalt um sich haben. Da wir durch den Laden unseren eigenen Eingang haben, kennt uns sogar die Hausmeisterin nicht. Wer hätte ahnen können? Und verstehen Sie, bis zu welchem Grade dies alles mich glauben machte? Er sah mich so drängend an, dass ich etwas erwidern musste. Was? Nichts. Ein Achselzucken, das die Macht des Schicksals anerkannte. Doch zugleich konnte ich nicht zugeben, dass diese Geschichte Wirklichkeit sei. Hatte er eine tote Frau hier bei sich? Ich wusste, dass in Paris alles möglich ist. Die Zeitungen sind voll von unwahrscheinlichen Begebenheiten. Aber dass ich selbst in so etwas verwickelt war, das machte die Geschichte noch erstaunlicher. Ich war hauptsächlich um mich selbst besorgt. Das gebe ich zu. Eine Frage bedrängte mich, ich hätte sie gern zurückgehalten, denn ich spürte, dass die geringste Einmischung von meiner Seite mich in unabsehbare Dinge hineinziehen könnte. Ich fragte ihn, seit wann seine Frau tot sei. Vielleicht seit langem schon. Ich weiß es nicht. Ich habe die Tage nicht gezählt. Ich bin mit ihr in eine Welt eingetreten, in der es keine Zeit mehr gibt. Das heißt, ich wollte sie in unserer Welt behalten, nicht wahr? Haben mich doch richtig verstanden. Ich wollte, dass alles so bleiben sollte, wie es gewesen war. Mit der Toten leben, wie ich mit der Lebenden gelebt hatte. Nein, nein, halten Sie mich nicht für verrückt. Ich habe zum Beispiel nicht versucht, sie zu ernähren oder ihr guten Tag oder guten Abend zu wünschen. Nicht einmal sie in die Arme zu nehmen. Aber ich glaubte, wir könnten, indem wir beieinander bleiben, wie ein Paar sein, das sich auch dann liebt, wenn es getrennt ist. Zwischen uns wäre ein Abstand gewesen, nur ein paar Zentimeter oder so groß wie der Ozean. Was macht das aus? Ein materieller Abstand. Doch die Liebe hätte ihn wettgemacht. Denn man ist dem anderen nie näher. Man ist nie aufmerksamer, verständnisvoller, glücklicher. Und eines Tages findet man wieder zusammen. Dann nämlich, wenn auch ich sterbe. Es schien so einfach. Und doch, sie will nicht. Oder sie kann es nicht. Anfangs fand ich das ganz natürlich. Sie musste sich erst an ihren neuen Zustand gewöhnen, an diese Unbeweglichkeit, an die geschlossenen Augen. Liebe Anna, sagte ich, liebe Anna, werde nicht ungeduldig, mein Herz. Wir müssen eine neue Sprache lernen, aber wir werden sie bald beherrschen. Man muss es nur wollen. So vergingen einige Tage und Nächte, in denen ich bei ihr blieb und mit ihr sprach. Und dann dachte ich, sie habe das Bedürfnis, allein zu sein, um diese große Arbeit zu bewältigen. Und ich habe mich hier niedergelassen und auf sie gewartet. Oh, ich bin oft zu ihr gegangen, um sie zu sehen. Aber meistens blieb ich auf diesem Stuhl sitzen. Und jedes Mal fragte ich, bist du es, Anna? Und dann plötzlich... Ja, wirklich ganz plötzlich spürte ich eines Abends, dass sie mir nicht antworten wollte. Dass sie nach etwas anderem verlangte. Wie jede beliebige Tote. Er schwieg. Das Schweigen war mir unerträglich. Ich fürchtete mich vor dem, was er mir gleich sagen würde. Und besonders vor dem, was er vorhatte. Umso mehr, als ich es nicht erraten konnte. Zum zweiten Mal stellte ich eine Frage an ihn. Was verlangt sie denn? Ein richtiges Begräbnis. Ich hatte mich an dieses unscharfe Licht, das von der Straße herkam, gewöhnt. Ich sah, dass sein Blick sich wieder an mich heftete, mit fieberhafter Eindringlichkeit. Von dem Augenblick an, als ich begriff, dass sie nur daran dachte, überkam mich ein schrecklicher Kummer und das Leben wurde mir unerträglich. Zunächst, weil es nichts Schmerzlicheres gibt, als zu resignieren, wenn man von einem Wunder geträumt hat. Und dann, weil ich ihr nicht geben konnte, was sie verlangte. Oh, das Grab ist bereit. Alles ist fertig. Aber ich bin wieder ein zu kleiner Mann geworden. Es fehlt mir an Kraft, an materieller Kraft. Physischer Kraft. Oder an Mut. In einem solchen Fall kann es ohne Mut keine Kraft geben. Ich habe also auf die Hilfe gewartet, die der Himmel mir senden musste. Auf sie. Auf sie, mein Herr, auf sie. Auf sie, den ich noch nie gesehen habe. Auf sie, der sie Anna nicht gekannt haben, der sie nichts wissen. Und nach dieser endlosen Zeit des Wartens sind sie eingetreten. Und als ich ganz mechanisch zum letzten Mal fragte, bist du es, Anna? Da haben sie geantwortet, nein. Kommen Sie! Er hatte mich wieder beim Handgelenk gepackt. Er hatte sich erhoben. Er zwang mich, das Gleiche zu tun. Schreckliche Bilder tauchten vor meinen Augen auf. Ich wollte nicht. Aber was konnte ich tun? Er wäre wahrscheinlich zu allem fähig gewesen, wenn ich mich widersetzt hätte. Ich sagte mir immer wieder, du hast es so gewollt, Dummkopf. Du hast es so gewollt. Und was kommt jetzt? Kommen Sie, mein Herr! Sie ist ganz in der Nähe. Er zog mich in den hinteren Teil des Ladens. Wir schritten zwischen Möbelstücken hindurch, die uns in völlige Dunkelheit füllten. Mein Herz, auf das ich mich bis dahin immer fest verlassen konnte, begann mir bis in den Hals hinaufzuschlagen. Wir machten noch einige Schritte. Ich nahm an, er werde eine Tür öffnen, mich in seine Wohnung führen, in ein Zimmer. Aber er blieb plötzlich stehen. Er ließ mein Handgelenk los. Er sagte, und in der Dunkelheit war nichts als seine Stimme. Wir sind da. Ich werde Licht machen. Ich hörte, wie er eine Streichholzschachtel ergriff. Wie, sagte ich, und ich zitterte. Ich gebe zu, dass ich zitterte. Und meine Stimme schien mir einen schrecklich falschen Klang zu haben. Wie, Sie haben hier kein elektrisches Licht? Und er antwortete mir in einem Tonfall, der nicht wiederzugeben ist. Um eine Tote anzusehen? Das Streichholz war aufgeflammt. Als ich mich rasch umblickte, sah ich nichts als dunkles Holz. Weitere Möbel. Er hielt die winzige Flamme an eine gelbe Kerze, die eine sonderbar gewundene Form hatte und in einem alten Leuchter steckte. Knisternd entzündete sie sich. Seine Hand zitterte. Aber als er den Leuchter hob, zitterte sie nicht mehr. Er blickte hinter mich. Ich drehte mich um. Eine große Standuhr. Ich sagte mir, nein. Nein, das kann doch nicht sein. Dort ist sie. Sie werden sie gleich sehen, wie sie im Leben war. Mitgelöst war. Sie werden sie gleich sehen. Er näherte langsam seine freie Hand dem Griff, den man drehen musste, um die Uhr zu öffnen. Ich war entsetzt. Er drehte den Griff und mit einem leisen Knarren da war nichts. Nicht einmal das Uhrpendel. Nicht einmal die Gewichte. Nichts. Aber ich vermochte mich weder zu rühren noch zu sprechen. Neben mir erhob sich wieder die Stimme des kleinen Mannes. Eine solche Schönheit hatten Sie wohl nicht erwartet, mein Herr. Dieser kleine Mund, diese Wangenlinien, dieses Kinn und dieser Hals und diese zierlichen Ohren. Ich habe ihr ihre Lieblingsohrringe angelegt, die sie von ihrer Großmutter mütterlicherseits geerbt hat. Es sind Rubine, mein Herr, in einer Silberfassung, wie man sie nur bei uns zu fertigen weiß. Und dies lange Kleid ist ein Brautkleid aus unserer Heimat. Man webt dort immer noch aus goldenen und seidenen Fäden. Und diese Haare, mein Herr, auch sie sind golden, eine goldene Flut. Und wenn sie die Augen nicht geschlossen hätte, würden sie etwas ganz Ungewöhnliches sehen. Dieses Zusammenspiel ihrer wundervollen schwarzen Augen mit dem goldfarbenen Haar. Nie hätte ich ihr erlaubt, dieses Haar abzuschneiden. Manchmal sagte sie zu mir, weißt du, es ist eine unbequeme Schönheit. Und ich antwortete ihr, nicht wahr, Anna, ich antwortete dir, deine Haare sind vielleicht unbequem, aber ihre Schönheit nicht. Schönheit ist herrlich. Du bist herrlich. Wir können ruhig in ihrer Gegenwart sprechen, sie weiß alles. Sie weiß, dass ich entsagt habe, dass ich nur auf einen Helfer gewartet habe. Und dass sie bald ihren Frieden haben wird. Ach, das alles soll nun entschwinden. Es muss sein. Ich weiß nicht, wie ich es fertiggebracht habe, sie ganz allein hierher zu bringen. Die Erregung, der Wille, sie bei mir zu behalten. Aber uns zu trennen, bereit zu sein, sie nie wiederzusehen, sie in dieser Welt nicht wiederzusehen natürlich, nur in dieser Welt, das konnte ich nicht. Sie werden mir helfen. In dem kleinen Hof, der uns gehört, habe ich den Platz vorbereitet, wo ich sie hinbringen will. Ich brauche jetzt bloß noch einige Pflastersteine fortzuschaffen. Das besorge ich allein. Ihre Hilfe benötige ich nur, um sie vorsichtig hinzutragen. Er stellte den Leuchter auf eine Kiste. Ich starrte weiterhin stumpfsinnig, auf das leere Uhrgehäuse und fragte mich, was kann er nur wollen? Wir brauchen nur das Esszimmer zu durchqueren und durch die Küche zu gehen. Aber Sie wissen ja, wie die Wohnungen von Antiquitätenhändlern sind. Genauso vollgestopft wie Ihre Läden. Ich habe in den beiden Räumen je eine Kerze bereitgestellt. Wir machen dann einen Augenblick Halt und zünden sie an. Ich werde sie bei den Füßen tragen, denn es ist besser, wenn ich rückwärts gehe. Und Sie fassen sie bei den Schultern. Sie betten den Kopf auf Ihre Brust. Ich werde Ihre Haare aufnehmen, damit sie nicht am Boden schleifen. Hier, bitte, legen Sie zuerst eine Hand um Ihren Rücken. Ganz herumfassen. Nur zu, haben Sie keine Angst. Was sollte sie Ihnen Böses tun? Wenn ich versuche, mich zu erinnern, was ich wohl in diesem Augenblick gedacht habe. Ich, der ich logisch, normal, vernünftig bin. Ich sah mich in der völlig absurden Lage, eine Leiche transportieren zu müssen, die nicht vorhanden war. Und der arme Narr redete immer weiter. Ich hab sie. Halten Sie sie richtig. Achtung! Ich hebe jetzt die Beine an. Bücken Sie sich! Bleiben Sie nicht so steif stehen. Ich muss mich doch aufrichten können. Noch etwas tiefer, bitte. Noch mehr, ja. Ja, so. Aber gehen Sie nicht so rasch, sonst stoße ich an die Möbel. Verzeihen Sie, dass ich etwas heftig spreche. Hier wird es ein bisschen schwierig. Hier, in dieser engen Stelle vor dem Esszimmer. Vorsichtig, vorsichtig. Sie fühlt noch alles. Wissen Sie, es ist Ihnen doch nicht so anstrengend. Sie ist Ihnen doch nicht zu schwer. Sie war schwer. Und diese Haltung, die ich während des ganzen unheimlichen Transportes beibehalten musste, denn er ließ mich nicht aus den Augen. Gebückt, schwer atmend, zwang er mich, mich noch weiter nach vorn zu beugen, mich nach links, nach rechts zu wenden und mit äußerster Sorgfalt darauf zu achten, dass der Zwischenraum zwischen uns sich nicht um ein bisschen änderte. Er sah seine tote Frau so deutlich, dass alle seine Vorschriften vollkommen logisch waren. Und unter der Anspannung, die ich im Kreuz zwischen den Schultern, in den Achseln, in den Armen selbst und in den verkrampften Fingern spürte, begann ich mir zu sagen, er sieht sie und ich sehe nichts. Ich sehe weiterhin nichts und finde, dass wir uns albern aufführen. Aber wenn sie wirklich vorhanden wäre, unsichtbar vorhanden, so würde alles genauso vor sich gehen wie jetzt. Als er mich in dem stockdunklen Esszimmer zwang, sie ganz allein zu halten und sie wie eine Statue aufrecht gegen mich lehnte, während er die beiden nächsten Kerzen anzündete, empfand ich ein unerklärliches Kältegefühl. Indem ich mit weit aufgerissenen Augen in die Dunkelheit starrte, schien es mir, als streiften Haare meinen Hals. Fast hätte ich losgelassen. Während der kleine Mann umherging, redete er unaufhörlich. Als er die Kerzen angezündet hatte, nahmen wir unseren Marsch wieder auf. Ich weiß nicht mehr, ob ich beim Vorwärtsschreiten die Augen offen oder geschlossen hatte. Mal sah ich die Küchentür, auf die wir zuhielten, mal den goldenen Widerschein von Haaren und reizende Pantöffelchen, von denen er nichts gesagt hatte. Halluzinationen, sagte ich mir immer wieder. Doch meine Zerschlagenheit und meine Müdigkeit zeugten für das Unsichtbare. Mir kommt es jetzt so vor, als hätten wir Stunden gebraucht, um das Esszimmer und dann die Küche zu durchqueren, bis wir endlich an eine zweite Tür gelangten. Beim Öffnen der Tür nahm er eine so verdrehte Stellung ein, dass ich fast das Gleichgewicht verloren hätte. Ich glaube nicht, dass um diese Zeit sich jemand aus dem Fenster beugen wird, denn dieser Hof war bisher ein ganz elender Hof, eben gut genug zum Teppichklopfen. Aber trotzdem ist es besser, wenn wir uns leise verhalten. Wir wollen Sie draußen rechts neben der Mauer hinlegen. Dann gehen Sie wieder hinein und schließen die Tür. Wenn ich Ihre Hilfe brauche, hole ich Sie. Aber ich glaube nicht, dass es nötig ist. Da sie ja nun bekommt, was sie gewollt hat, wird es ihr lieber sein, wenn ich das Letzte allein besorge. Ich bin überzeugt, mein Herr, dass es Sie nicht kränken wird. Sie sind doch gekommen, um uns Gutes zu tun. Alles geschah, wie er es wünschte. Nachdem ich in die Küche zurückgekehrt war, hätte ich fliehen können, werden Sie sagen. Es war mir unmöglich. Warum? Weil mir die Beine versagten. Weil ich immer noch meinte, das Gewicht zu spüren. Und außerdem lauschte ich. Aber man hörte aus dem Hof keinen Laut. Ich befand mich inmitten eines großen Schweigens. Der Kerzenschein beleuchtete eine kleine Küche, in der Kasserolen hingen, sorgfältig der Größe nach aufgereiht. Überall herrschte Ordnung, außer auf dem Tisch, wo geöffnete halbvolle Keksdosen umherstanden. Ich kam allmählich wieder zu mir. Ich sagte mir, wenn ich ihm den Frieden wiedergegeben habe, umso besser. Ein Verrückter verdient es mehr als ein normaler Mensch, dass man sich mit ihm beschäftigt. Ich sah auf die Uhr, 2 Uhr. Jetzt, sagte ich mir, kannst du nur noch nach Hause gehen. Und auf diese Nacht brauchst du dir wirklich nichts einzubilden. Ich ging durch das Esszimmer zurück. Als ich wieder im rückwärtigen Teil des Ladens vor der immer noch offenen Uhr stand, die Kerzenflamme auf der Kiste bewegte sich, ich weiß nicht warum, spürte ich plötzlich einen Stich im Herzen und mit einem Ruck schloss ich die Uhr. In diesem Augenblick hörte ich den kleinen Mann mit langsamen, sehr langsamen Schritten herankommen. Hastig begab ich mich in die Mitte des Ladens und endlich sah ich wieder die erleuchtete Avenue, die Rückseite der Madonnenfiguren und im Türrahmen einen Baum. Die Schritte hinter mir verhielten eine Sekunde lang und ich hörte, er hatte im Vorübergehen die Kerze ausgeblasen. Ich wandte mich zu ihm um. Er kam heran mit gebeugtem Rücken und sehr unglücklichem Gesicht. Ja, mein Herr, es ist vorbei. Das Härteste für mich wird sein, nie wieder einen dieser Steine fortzunehmen. Übrigens weiß ich nur zu genau, was ich jetzt vorfinden würde, wenn ich es doch täte. Alles ist vorbei. Er war jetzt neben mir. Wir standen einander gegenüber, mitten im Laden. Er hielt den Kopf gesenkt. Sein kahler Schädel glänzte. Ich sagte mir, jetzt ist er nicht mehr verrückt. Und plötzlich in dieser Stille, vom Hintergrund her, wo die Uhr stand, diese leere, vollkommen leere Standuhr, hörte ich mit meinen eigenen Ohren, Er hatte den Kopf zurückgewandt, er drehte ihn nach allen Seiten, als habe er nicht begriffen, woher dieses Geräusch kam, als ertönten 1000 Uhren, 1000 Glocken um uns her. Und dann sagte er, völlig verstört, bist du es, Anna? Und in dieses Schweigen, in diese Stille hinein, hörte ich... Ja. Er sah zu mir auf mit einem Blick voller Angst. Aber als er in meinem Gesicht las, was dort stand, leuchtete in seinem Auge die reine Glückseligkeit auf. Ach, mein Herr, Sie haben sie auch gehört. Sie hat geantwortet. Sie hat mir geantwortet. Nichts ist vorbei. Nichts ist zu Ende. Alles beginnt erst. Er fiel schluchzend vor mir nieder. Und Ihnen verdank ich das. Ich vermochte keine Sekunde länger zu bleiben. Ich lief zur Tür. Ich fand mich wieder auf der Avenue, in meiner Straße, zu Hause. Und ich saß bis zum nächsten Morgen in einem Sessel, um es immer wieder zu hören. Dieses Ja, dessen Klang sich niemand vorstellen kann. Ja. Ja. Seither sind 5 recht ausgefüllte Tage vergangen. Ich habe es nicht gewagt, wieder durch die Avenue zu gehen. Ich sagte mir, wenn ich ihn wieder unbeweglich, wie vorher, zwischen den beiden Madonnen sitzen sehe, muss ich mich für verrückt halten. Mit einem gewissen Aufwand an Mut, oh ja, den brauchte ich, das kann ich wohl sagen, habe ich mich vorhin entschlossen, meinen gewohnten Heimweg einzuschlagen. Als ich mich dem Laden näherte, fühlte ich mich sehr unbehaglich, sehr. Dann erblickte ich seinen kahlen Kopf, aber ich erblickte ihn hinter der Tür. Er sprach mit einem Paar, das seine Figur besichtigte. Er hat mich gesehen. Und er hat mir zugezwinkert, als wolle er mich an einen Streich erinnern, den wir gemeinsam in längst vergangenen Zeiten irgendeinem anderen gespielt haben. Wir brachten »Wahr ist es, doch man braucht es nicht zu glauben« von Claude Avelin. Dieses Hörspiel wurde bei dem internationalen Wettbewerb um den Prix Italia 1955 mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Die Übersetzung besorgte Kurt Kusenberg. Es sprachen Erich Ponto und Gerd Westphal. Toningenieur Friedrich Basan. Regie Ludwig Krämer.